Mega Cities. Mega Cities. Und Mega Smog. Megacities. Megacities. Und Megalärm. Und Megalärm. Megacities. Megacities. Und Megaprobleme. Und mega Probleme. Zu groß. Zu groß. Zu laut. Zu laut. Zu stickig. Zu stickig. Und viel zu nervend.